Mein Job ist es, sie an die 90er Jahre zu gewöhnen. Klar, dass ich eine große Warze im Gesicht habe. Kleiner Warzrutscher. Hm? Wie war das? Hören Sie, lassen Sie es einfach raus. Nein, ist schon gut. Ich bin hier. Alles in Ordnung. Besser zusammenarbeiten. Warze! Verdammte Warze! Wir sollen nicht über die verdammte Warze sprechen, aber die verdammte Warze spricht mir ins Gesicht! Ich schneid sie in auf der Hand. Wir machen Leberwurst drauf. Mir ist übrigens klar, dass ich eine große Warze im Gesicht habe. Wo denn? Was? Wo ist die Warze? Mein Job ist es, sie an die 90er Jahre zu gewöhnen. Baby, aber solange die Menschen noch freien Geschlechtsverkehr ohne alles haben und dabei die anonymen Partner wechseln, während sie gleichzeitig mit bewusstseinserweiterten Drogen experimentieren, was von allen toleriert wird ohne Folgen, bin ich voll mit dabei. experimentieren.